Für ein Glück, dass der Mensch seinen Weg schon längst verloren hat. Lebt, um zu sterben, ein Zahnrad im Getriebe. Wacht jeden Tag auf den Wegen seiner Zwischenwelt. Sein oder nicht sein zwischen Hier und Liebe. Wacht jeden Tag auf den Wegen seiner Zwischenwelt. Sein oder nicht sein zwischen Hier und Liebe. Eben noch Erden, nun aus Stahl. Wandelt sich der Erdegrund zu Asche, Wände aus Beton, die den Himmel teilen. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Eine Gestalt, einem Menschen ähnlich, kommt mir entgegen, sagt kein Wort. Kein Gesicht und keine Regung. Mein Gott, er sieht so aus wie ich. Schreitet weiter, keine Ziele. Kein Verlangen und kein Grund. Denk nicht, funktioniere, frag nicht, sondern mach. Das kann nur ich, das kann ich nicht. Wollt ihr wirklich Menschen sein oder ewig leben? Eure Hülle bauen und Eden übersehen. Steig in die Maschine und es wird von alleine gehen. Wollt ihr wirklich Menschen sein, euren Gott verhöhnen, eure Hölle bauen und über sie regieren? Aber ohne Sehne wirst du niemals funktionieren. Recht auf Leben, abgespeist mit dem Zwang zu reagieren. Wohlbehütet, allein gelassen, da musst du durch, das ist dein Weg. Eine Gestalt gleich einem Kinde schweigt mich laut mit seinen Blicken an. Dies ist kein Wort, dies ist kein Denken. In diesem Kopf hier ist kein Platz für mich. Hier und leben.